Ein Bauer nahm den Hut nicht ab, als man dem Volk den Segen gab. Wie nun der Bischof ihn entdeckte und mit der Kirchenbuß ihn schreckte, rief jener: Ist der Segen gut, so geht er auch durch meinen Hut. Christian Wernicke.